Lektion 8, Übung N. Beispiel. Machen wir das am 9.? Nein, am 10. Nein, am 10. Nein, am 10. Bitte beginnen Sie. Machen wir das am 9.? Nein, am 10. Fahren wir am 11.? Nein, am 12. Ist die Besprechung am 20. Nein, am 21. Kommt der Besuch am 2.? Nein, am 3. Ist das Konzert am 13.? Nein, am 14. Besichtigen wir die Wohnung am 29. Nein, am 30. Verschieben wir den Termin auf den 19. Nein, auf den 20. Besuchen wir Carla am 31. Nein, am 1. Danke.